still have the stone in my pocket, but I've been thinking about throwing it away. It's just a little stone, a tiny rock. It doesn't mean much, but I've got it with me every day. Suddenly it's gone. I guess I must have lost it without the extra weight. I'm floating into space, past seagull satellites and stars being born towards a blue and gray embrace and a long familiar face. Made it all this way without a rocket. Now the view's so clear when I look back home. Got a new space suit and it's got pockets. And in the left one, a moonstone. Der Stein in der Tasche von Alexander Kluge. In der Türkei? In der Türkei? Wo es bisweilen etwas ungerade hergehen soll. In der Türkei also? Heiner Müller und ich. Ein Genauigkeitsfreak. Gorbatschow. Shakespeares Coriolan. Frau Anna Wilde. Mutter von 6 Kindern. Loriot. Meine Schwester, mein Vater, meine Mutter. Immanuel Kant. Luigi Nono. Anselm von Canterbury. Biokosmisten. Menschen, die fliehen und Menschen, die sterben. Rupert Sheldrake. Pushkin. Die Gattung Homo sapiens. Vielleicht bilden sich darum noch einige Kugeln des Planetensystems aus, um nach vollendetem Ablauf der Zeit, die unserem Aufenthalte all hier vorgeschrieben ist, uns in anderen Himmeln neue Wohnplätze zu bereiten. Immanuel Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Abbildung. Der Planet Saturn. Nahaufnahme der NASA-Sonde Cassini aus dem Jahr 2004. Abbildung. Der Kosmos als Bühne. In der Türkei also, wo es bisweilen etwas ungerade hergehen soll, trieb ein reicher und vornehmer Mann einen Armen, der ihn um eine Wohltat anflehte, mit Scheltworten und Schlägen von sich ab. Und als er ihn nicht mehr erreichen konnte, bewarf er ihn noch mit einem Stein. Third stone from the sun. Bei Sternen, die am Ende ihres Lebens in sich zusammenstürzen, entsteht ein Zustand der Materie, den die Astrophysiker entartet nennen, ohne ein rassisches Vorurteil damit zu verbinden. Ausschließlich Neutronen. Ohne wahrnehmbaren Zwischenraum. Bei solchen bereits gestorbenen Sonnen handelt es sich meist um zwei einander umkreisende Sterne. Der Tod, der sich über Äonen hinzieht, ereignet sich in jedem Sekundenbruchteil, in dem die beiden Himmelskörper einander umrunden, als ein Stück Nachklang, eine Verzerrung von Raum und Zeit, wie ein Musikton. Solche Posaune kostet minimale Substanz, die sich maßlos addiert. Die Spätsterne, jene großen zwei, ineinanderfallend in einen üppigen Brunnen, den wir nichts nennen. Wie Professor Dr. Alessandra Buonanno formuliert, eine kristalline Sphäre von idealer Rundung. Ein Bergmassiv von 1889 Himalayas hätte kaum die Unebenheit einer für Schlittschuhwettkampf frisch vorbereiteten Eisfläche. Darunter ist ein solcher exzessiv fester Sternenkörper flüssig. Voller Ungehorsam, gesättigt von gestautem Aufruhr wegen Unzählbarkeit und Unschärfe bei so hochverdichteter Masse. Da zeigt die Materie ihr wahres Gesicht. Die wirre Strömung aber in diesem Kristallsee kann kein Unterwasserschiff befahren. Das Raubtier zerreißt jeden Fremdling auf der Stelle. Nichts im Kosmos ist so einsam wie die einander umkreisenden Ichs. Gestürzte Engel aber, auch sie paarweise kreisend, aber nicht aus Geschlechtsgründen, zeigen sich darin gegenüber Neutronensternen völlig different, dass ihre kompaktifizierte Schwingung in Mikroteilen in uns Menschen und benachbarten Evolutionstieren schwirrt, wie in der Natur überhaupt sozusagen als verirrte Korpuskelwellen, auf denen Glücksritter und Amazonentöchter reiten. Oft ist das der Grund für Tränen, die über die Wange laufen. Es genügte ein Stäubchen aus dem ehemals so kompakten Körper eines jener Engel. Auf Irrtum beruhen dagegen sämtliche anschaulichen Bilder von Engeln in Menschengestalt. Offenbar sind alle Engel Kugeln. Und soweit sie als Schnee in Erscheinung treten, bizarr. Dezember 21.999 vor Christus. Eiszeit. Man muss sich diesen Höhepunkt der Kälte, noch immer leben wir in der gleichen Periode der Eiszeit, aber nicht in der großen, sondern der kleinen, klimatisch so vorstellen wie einen Spätnachmittag im Engadin im Dezember, sagte der wissenschaftliche Sekretär des Mammutkomitees der Russischen Akademie der Wissenschaften, Alexei Tichonow. Nicht kälter? Kalt genug, wenn Sie kein Heizmaterial in der Nacktsteppe finden und die Wohnsitze fehlen. Eine Wettervorhersage hätte in jenen Tagen so gelautet, fuhr der Russe fort. Europa liegt seit 2 Jahren unter einer Hochdruckzone. Der stetige Wind, der vom Packeis herweht, bringt sehr kalte, trockene Luft in die Region. Ein Ende der extremen Trockenheit, des stetigen Winds von Nordost, der viel Staub mit sich trägt, ist in den nächsten 4000 Jahren nicht zu erwarten. Ab 1 Uhr nachmittags sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Und über die Trockensteppe, die es heute nicht mehr gibt, mit ihren Gräsern, nahrhaften Kräutern, aber keinen Bäumen. Und über die Trockensteppe huschten die Menschen. Unsere Vorfahren, antwortete Tichonow, huschten nicht. Unsere Vorfahren huschten nicht, sondern suchten, fahndeten und jagten im Wettlauf mit dem Tod. Wenn sie nicht schnell etwas fanden, verhungerten sie. Abbildung. Im Flug sich bewegende, huschende Vorfahren. Von ihnen selbst gemalt an einer Höhlenwand. Abbildung. Straßenkarten der Seelenwanderer. Als Beobachter der letzten 2 Monate des Zweiten Weltkriegs in meiner mitteldeutschen Heimatstadt war ich als 13-Jähriger tätig. Seit meinem Geburtstag im Februar 1945 war ich 13 Jahre alt. Meine Erfahrung und Beobachtungsfähigkeit war die eines 12-Jährigen. So wurde ich Zeitzeuge. Vom Los, als Flakhelfer eingezogen zu werden, war ich noch viele Monate entfernt. Meine Heimatstadt verbrannte im Feuersturm. Nach dem Luftangriff vom Sonntag, dem 8. April 1945. Wir Schüler konnten die silbernen Silhouetten britischer und amerikanischer Bomber zuverlässig unterscheiden. Die Verbände, die ich bei unserer Flucht aus dem schon brennenden, aber sonst intakten Elternhaus durch die Feuerschlucht der Kaiserstraße in Richtung Braunschweiger Straße beim Abflug mit eigenen Augen sah, bestanden aus amerikanischen Flugzeugtypen. Ich kann mit Gewissheit sagen, ein Erinnerungsfehler ist nicht möglich. In keinem Moment habe ich die in die Stadt einrückende Truppe mit den Flugzeugen, die vor 3 Tagen die Stadt zerstört hatten, in Zusammenhang gebracht. Es gibt für das Beobachtungsvermögen eines 13-Jährigen keinen allgemeinen Begriff Feind. Die Reichsgrenzen von 1937 waren nichts, womit sich meine Fantasie oder meine Sinne befassten. Mich interessierten Landkarten, aber die ferner Länder. Ich war neugierig. Stunden später, am 11. April, stürmten wir, mit Handwagen ausgerüstet, das Proviantamt, den gewaltigen Backsteinbau, in dem Vorräte für die deutsche Armee für die Zeit ungefähr bis zum Herbst gehortet waren. Ich habe eine Frage an den Filmemacher Alexander Kluge. Ihr Kollege, in Anführungszeichen Christopher Nolan, hat es ja zum Anlass genommen, diesen Film Dünkirchen zu machen, Überwältigungskino. Hat es Sie eigentlich jemals gereizt, im großen Format, im Spielfilmformat, zum Beispiel den Angriff auf Halberstadt zu thematisieren, dafür Bilder zu finden? Niemals. Ich würde so etwas Kriegsporno nennen. Ja? Es gibt sozusagen eine, in Zeiten, in denen man nicht gefährdet ist, ja, und im Kino sitzt, ja, eine Freude an der Aggressivität. Ja? Und die würde ich nicht wirklich bedienen wollen. Ja? Nun weiß ich auf der anderen Seite, dass ich, wenn ich nur kommentiere, kritisiere, also in die Genauigkeit gehe, wofür ich kleines Format brauche, ja? Nicht Großformat und keine Überwältigung, sondern Ruhe, dass man die Auswege findet. Wenn mich das interessiert, dann kann ich auch nicht endlos mit Aufmerksamkeit meiner Zuschauer rechnen. Und deswegen, wie kann ich sowohl Lust machen, etwas zu beobachten, im Interesse, dass man aufpasst und es verhindert. Das ist als Dramaturgie ganz schwierig. Ja? Und wahr ist, dass wenn ich muss es Ihnen mal kurz erzählen, weil es mich sehr bewegt. In der Dialektik der Aufklärung, ja, ist das Hauptkapitel das Kapitel über Odysseus, der sich an seinen Mastbaum bindet und deswegen dem Verhängnis, den Sirenen, nicht verfällt. Er verstopft seinen Gefährten, den Ruderern, die Ohren. Und da sagen Horkheimer und Adorno, dies kann ja nun nicht der Gipfelpunkt der Aufklärung und Emanzipation sein, wenn ich mich selbst fessle und meinen Mitarbeitern die Ohren verstopfe. Ja, ich muss ja eigentlich hinhören können. Ja. Und ich bin ein treuer Anhänger dieser kritischen Theorie. Ich glaube auch, dass die Kontinuität des Verblendungszusammenhangs, dass der Mythos immer wiederkehrt und nur die Gestalt wandelt, ja, dass das wahr ist. Aber mit aller Kraft meines Temperaments oder meiner beiden Eltern oder meiner Schwester oder wen sie als Eideshelfer herbeiziehen, bin ich doch der Meinung, ich will das nicht. Und da habe ich jetzt neulich entdeckt einen Limerick aus London. Also in diesen besoffenen Pubs, ja, in Dublin und East London, ja, entsteht ein Mutterwitz, ja, ein plebejischer Witz, der ist eulenspiegelfähig. Und da gibt es einen Vers: There was a young lady of Troy. Es gab eine junge Frau aus Troja. Und die wurde von bissigen Insekten, und das ist die Assoziation Flugzeugen, ja, im Krieg, ja, gequält. Eine hat sie mit dem Daumen zerdrückt, andere hat sie in der Pumpe ertränkt und den Rest nahm sie wieder mit nach Troja. Und dies, dass man das Verhängnis einpackt, die bittere Erfahrung der Gegenwart einpackt, versiegelt und dort zurückbringt, wo es alles mal anfing und gut erzählt wurde von Homer. Ja? Das kann die Utopie bedeuten, dass der Dämonkrieg so fasziniert ist von seiner eigenen Erzählung, von seinem eigenen Bild, denn er ist eitel, ja? Dass er einschläft. Und das ist wiederum die Erfahrung von Tausend eine Nacht. Das ist ein Märchen. Das wird erzählt von einer jungen Frau, die weiß, dass sie am nächsten Morgen ihren Kopf verlieren soll. Sie wird gehängt. Und dagegen erzählt sie an. Und den Tyrannen, den Henker, den Fürsten, ja, bezaubert sie so mit Geschichten, die ihn auch was angehen. Und er ist so eitel und fasziniert, dass er noch eine nächste Nacht haben will. Und das 1000 Nächte. Und danach ist sie gerettet. Sie merken, dass das Einzige, was die Künste und die Poetik kennen, ja, solchen unwahrscheinlichen, gewissermaßen homöopathischen, ja, Paracelsus-ähnlichen Heilmethoden zu folgen. Ganz wenig Medizin, ja, und große Heilwirkung auf längere Zeit. Ja. Und diese Hoffnung, ja, ist einer der wenigen Ausgänge, die es gibt. Ja. Und deswegen lohnt es sich auch, darüber zu erzählen. Ja. Obwohl ich doch den Krieg verwünsche, mit allen Kräften meines Herzens, muss ich versuchen, ihn erzählbar zu machen, ja, damit man erstens weiß, wo die Notausgänge liegen, individuell und überindividuell, wie man im Grunde, obwohl der Mensch schwach ist und nicht regiert, ja, wenigstens in Fragen des Kriegsausbruchs reagiert er fast nie, ja, dass er dennoch im Grunde Wege findet, ja, den Krieg einfach einzuschläfern, dass das Böse abhanden kommt. Sie müssen sich die etwa 18.000 Vorfahren, schon handelt es sich um die Gattung Homo sapiens, über den Osten und Süden Afrikas verteilt vorstellen. Mehr direkte Vorfahren als mit dieser Zahl benannt, besitzen wir nicht. Das war die Aussage des führenden Paläontologen Alexander Tichonow in St. Petersburg. Diese Stammesangehörigen können nicht weit voneinander existiert haben. Dennoch muss man sie sich verstreut in Kleingruppen vorstellen, an unsichtbaren Fäden ihres Geschicks gezogen, ihrer Zukunft. Bewegen sie sich in der Savanne und entlang der Spalierbäume von Bächen und Flüssen. Der Paläontologe in St. Petersburg besitzt dort keine Forschungsstätte. Den frühen Clans, die er untersucht, kann er nur nahe kommen, wenn er reist und Ausgrabungen durchführt. Im Hinterhaus des Gebäudes, das er bewohnt, lagern Beutestücke früherer Expeditionen. Hier im Vorderhaus sieht der Forscher nur auf die Bildschirme seiner Computer. Er ist global verbunden mit etwa 80 Experten seines Faches in der Welt. Vor den großen Fenstern Schneetreiben. Der Forscher aber spürt auf seiner Haut, wenn er seinen Forschungsgegenstand sich vorstellt, die Sonne Afrikas. Nämlich, wenn er dort gräbt, auf Brettern liegend, um die kostbare Fundstätte nicht zu zerstören. Er sieht dann, indem er Erdschicht für Erdschicht aufdeckt, die Fundstücke datiert und in seine Körbe legt, vor seinem geistigen Auge die ursprünglichen Vorfahren aller russischen Menschen. Aller Menschen überhaupt. Die Not treibt sie. Es sind kooperative Gruppen. Sie sprechen vorrangig in Körpersprache, meint der Gelehrte. Wir würden sie nicht verstehen, wenn wir solchem Ballett zusähen. Abgestufte auditive Laute. Der Ausdruck liegt in der unterschiedlichen Intonation, nicht in einer Grammatik. Aber schon in dieser Zeit, in einzelnen Gruppen jener mutigen 18.000, ist bereits auch die imperative Sprache üblich. Scharfe Anrufe. Intensiv so lange wiederholt, bis das angerufene Gruppenmitglied reagiert hat. Ähnlich einer Sirene. Woher der Forscher das weiß? Der russische Gelehrte antwortet, wenn ihm diese typische Frage gestellt wird, mit den Worten: Ich weiß es nicht. Ich stelle es mir vor. Ich weiß es nicht. Ich stelle es mir vor. Die Wissenslücke ist durch seine Autorität mehrfach gedeckt. Abbildung. Frühmenschen, wie im Fluge. Höhlenmalerei. Geschätzt 40.000 vor Christus. Es gehört Mut dazu, von Horizont zu Horizont zu laufen, wenn hinter jedem dieser Horizonte ein Schrecken oder ein Wunder lauern kann. Die Welt ist unbekannt und sie ist in den Höhlen, die nachts Schutz bieten, für die Augen undurchdringlich dunkel. Tuchfühlung ist nötig. Ohne Anfassen ist die Kommunikation mit dem Nächsten unmöglich. Er ist kaum als Schatten wahrnehmbar, allenfalls durch das Geräusch, das er macht. So erwarten das Ohr und damit die Sprache, schreibt der Forscher, der an seinem Computer sitzt, in dem sich an diesem Vormittag Notate für einen Vortrag in Kapstadt sammeln. Sprache ist die Konsequenz des nachts allseitigen Dunkels. Draußen, außerhalb der Höhle, reicht das Sternenlicht des Südhimmels für Raubtiere allerdings aus, einen der 18.000 anzugreifen. Viel Stress deshalb, auch außerhalb der Höhle. Bei der Suche nach einem neuen Felsvorsprung oder einer Höhle, weil das alte Jagdgebiet erschöpft scheint, ist größte Vorsicht geboten. Wieder Stress, weil Raubzeug sich gern in solche Höhlen lagert. Der kleine Stamm kann sich Verluste kaum leisten. Hier eilt die Opernsängerin heran. Sie wird heute Abend die Rolle der Tosca singen. Da sie untersetzt ist, trägt sie hochhackige Schuhe. In sich, unbeachtet, trägt sie ein kleineres Gefühl mit Namen »Gleich fällst du hin«. Es liegt verborgen unter der leidenschaftlichen Hingabe, der Mordlust im ausweglosen Moment, die zur Rolle der Tosca gehören. Ist durch die Gefühle der Aida verdeckt, von denen sie in der vorigen Saison sang. Dennoch hat es Macht, Kraft und Ahnenfolge. Als wir noch Reptilien waren. Als wir noch Reptilien waren. Als wir noch Reptilien waren. Als wir noch Reptilien waren, kannten wir keine Gefühle, sondern ausschließlich Aktion. Ruhen, warten, Angriff oder Flucht. Dann kamen die Eiszeiten. Als es auf dem blauen Planeten sehr kalt wurde, dachten wir oft sehnsüchtig an die Urmeere von 37 Grad Wärme. Wir lernten Gefühle zu haben, nämlich zu sagen, zu heiß, zu kalt. Das zu unterscheiden und Sehnsucht zu haben, das ist das, was die Gefühle können. Alles andere ist Kombination. Meine Großeltern waren einfache Bauern. Bis zu Christi Geburt sind es 64 Billionen Ahnen. Jeder dieser Ahnen ist mit einem Baumkletterer verwandt, auf den alle Vorfahren zurückreichen und dessen Gefühle wie Einschlafen, schmeckt gut, beißen, auweia und so fort, jeweils ihren Ahnenstamm auf ein einziges Gefühlspaar zurückführen. Heiß, kalt. Die Rippe Adams war nämlich übergroße Sehnsucht, als es kälter wurde. 37 Grad in den warmen Wassern der Urmeere. Das konnten wir nicht vergessen. Daran erinnerten wir uns in der Kälte. Dieses Feuerchen entzündeten wir in unserem Inneren. Die Vorfahren davon sind die Schwingungen in den Farben der Atome. Insofern ist die Musik älter als das Gefühl. Pferde und Menschen sind Fluchttiere. Pferde müssen wahnsinnig sein vor Angst, ja, um zur Attacke, ja, angesetzt zu werden. Ja. Das ist das Gegenteil ihrer Natur. Ja. Und das ist sozusagen so vieles am Menschen, der ja aus der Evolution stammt, ja, gegen alles, was ihm die Evolution mitgegeben hat, ja, gebraucht wird. Also der Mensch wird zum Opfertod, ja, durch Mythen aufgefordert. Ja, zur Disziplin, was er eigentlich nicht ist. Er ist nicht diszipliniert von Haus aus. Ja, zur Hergabe des Lebens, will er aber nicht. Ja, das heißt also, er wird durch Bildung, Moralität und Tapferkeit und Landestreue oder was man, wie man es nennen will, ja, zum Gegenteil abgerichtet, was er eigentlich von Haus aus tut. Wobei sozusagen, wir sind im Grunde amphibisch. Ja? Das heißt, zur Hälfte sind wir, bis zum, zur Brust würde ich fast sagen, sind wir noch in der Evolution und sind wir gute Tiere. Nicht? Und darüber hinaus erhebt sich eine Modernität, ja, und die ist aggressiv bis in die Knochen. Und für mich sowas von verblüffend, von Troja und Homer, ja, über den 30-jährigen Krieg, ja, bis zu den zwei Weltkriegen, die das 20. Jahrhundert verschandeln, ja, bis zu der heutigen Situation im Nahen Osten. Und gehen Sie mir davon aus, dass ich jetzt kein naiver Mensch bin, der sagt, ja, wir müssen Friedensmärsche machen, denn das wird nichts bewirken. Ja? Wir sind ja in der Großmacht USA, ja? Wo meinetwegen darüber mitentschieden wird, ja? Wann in der Welt Konflikte aufflammen. Da sind wir ja nicht mal wahlberechtigt. Ja? Das heißt, ich weiß ganz genau, dass hier weder zynische Realpolitik die Antwort ist, ja? Aber unzynische Realpolitik wäre wiederum richtig. Und ich weiß auch, dass gewissermaßen eine Lust am sich vorzustellen, was nach dem Krieg ist, schwer herzustellen ist. Aber die ist das einzig Friedensbringende. Ja? Weil einfach auch, ich finde, die Anzahl der Denkverbote ja ständig zunimmt. Sind ziemlich stark, ja. Als wäre man sozusagen selbst Kriegspartei. Also alles, was mich interessiert, ist der Vorkrieg, dass gar nicht erst zum Krieg kommt, ja. Und da ist der Möglichkeitsmodus, ja, der Konjunktiv, eher auf der Seite der Verhinderung, ja. Und nach dem Krieg, wo geht so etwas hin? Und da muss ich Ihnen sagen, die USA haben den Krieg gewonnen durch den Marshallplan. Sie haben ihn nicht durch die Luftangriffe vorher wirklich zur Entscheidung bringen können. Und dieser Ende des Zweiten Weltkriegs und die Aufbauphase, die ich ja miterlebt habe, ja, die hatte wirklich den Charakter einer Wende. Da ist von den Reichsgrenzen von 1937 nie wieder die Rede gewesen. Und die Antwort war Europa. Das heißt, es ist ein Beispiel für ein Gelingen eines Friedens. 1945. Und zwar in Japan und bei uns. Ja? Und ein Beispiel für das totale Misslingen und die Langfristigkeit der Auswirkung davon, das ist 1918. Ja? Und der Gaza-Konflikt ist nicht nur 1945 entstanden. Wir können ja aufs Balfour-Abkommen von 1917 zurückgehen. So ist es, so ist es. Ja? Da merkt man, wie lang diese Zündungswege dieser Minenfelder laufen. Und die zu erforschen, das ist im Grunde die ganze Absicht. Ja. In der Türkei, wo es bisweilen etwas ungerade hergehen soll, trieb ein reicher und vornehmer Mann einen Armen, der ihn um eine Wohltat anflehte, mit Scheltworten und Schlägen von sich ab. Und als er ihn nicht mehr erreichen konnte, bewarf er ihn noch mit einem Stein. Die es sahen, verdroß es. Aber niemand konnte erraten, warum der arme Mann den Stein aufhob und, ohne ein Wort zu sagen, in die Tasche steckte. Und niemand dachte daran, dass er ihn von nun an so bei sich tragen würde. Aber das tat er. Ich hatte im Alter von 4 Jahren nachts Albträume. Meine Kinderfrau fand mich mit dem Kopf nach unten neben dem Bett hängend, schreiend. Mit Rufen und Reden drang sie zu mir nicht durch. Sie begann zu flüstern. Auf Flüstern hörte ich. Wenn ich allein bin und memoriere, mit mir selbst spreche, geschieht das im Flüsterton. Bei normaler Rede entstehen für meine Aufmerksamkeit mit zunehmendem Alter verschlammte Wege. Ich glaube, das, was gesprochen wird, schon gehört, schon verstanden zu haben, noch während ich zuhöre, und die Sinne schweifen ab. Ich zeige noch Interesse, bin aber nicht aufmerksam. Das Geflüsterte aber weht wie ein Wind in den Telegraphendrähten weit in der Höhe und tief unten im Subtext. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz beobachte ich in einer der Übersetzerkabinen 26 Übersetzerinnen und Übersetzer. Sie sprechen leise in ihre Geräte. Wenn sich auf der Bühne der Veranstaltung Kontrahenten erregen, ihre Stimme heben, machtvoll aufeinander eindonnern, senkt sich die Lautstärke der Übersetzer unwillkürlich. fast bis zum Flüstern. Die sanfte Tonart der Übersetzung gelangt über die Kopfhörer ans Ohr der Diskutanten. Ich habe aber nie bemerkt, dass eine erregte oder feindselige Debatte dadurch schon gemildert würde. Der sensorische Teil unseres Ohres stammt erstens von den Drucksensoren ehemaliger Fische ab und zweitens von einem gemeinsamen Vorfahren, der die reizsensiblen Haare der Fliegen besaß. Keine Spur mehr in der Welt von diesen Vorfahren. Der empfindliche Abkömmling im Ohr des Dirigenten Ingo Metzmacher befand sich in wüster Erregung. Die differenten Tonfolgen, wie sie Luigi Nono in Noten gesetzt hatte, explodierten, wenn sie aufeinander stießen und durch Metzmachers Gesten wie mit einer Machete ihren Weg bahnten zu den Ohren und Händen der Orchestermusiker. Es entstanden bei den Proben, so der Kritiker der SZ, etwa 10 Ton- und Obertonkombinationen, die weder so in den Noten standen, noch bis dahin überhaupt je auf Erden erzeugt und gehört worden waren. So haben die ausgestorbenen Vorfahren, von denen wir unsere sinnliche Ausstattung geerbt haben, immer neue, unerwartete Nachkommen. Aus tiefem Grund erkannte das Publikum, das an sich auf solche Zeichen nicht vorbereitet war und einen gewohnten Musikabend konsumieren wollte, das absolut Besondere des Vorgangs und applaudierte stehend, ohne genau sagen zu können, warum. In welcher Gefahr wir Schüler des Domgymnasiums Halberstadt im Dezember 1944 uns tatsächlich befanden, hatten wir nicht im Kopf. In den Pausen spielten wir Jagdflieger. Wir rannten als Spitfires und Hurricanes. Das waren britische Flugzeugtypen aus der Anfangsphase des Krieges, die abschüssige Straße vor der Oberrealschule Westendorf, dem Ausweichgebäude unseres Gymnasiums, hinunter. Zurückgekehrt in die Schulräume, zerlegten wir Sätze aus Cäsars Gallischem Krieg in ihre grammatischen Einzelteile. So wie wir hier arbeiteten und eine Viertelstunde zuvor noch rannten, waren wir nicht kriegerisch. Das Wort Gefahr unterscheidet sich von den Worten Unfall, Umkommen durch den Grad an Wahrscheinlichkeit, mit dem das bezeichnete Geschehen eintritt. Eine Gefahrenzone ist nicht dadurch zu bestimmen, dass etwas geschieht, sondern dadurch, dass etwas darin droht. In den Dezembertagen voller Schnee als Matsch, der Farbe nach Herzgrau, hatten wir nichts im Kopf als unser tägliches Tun als Schüler. In jenen Tagen des Winters 1945 durchbrachen deutsche Panzerverbände die dünnen amerikanischen Linien in den Ardennen. Wie ich später erfuhr, sollte dieser letzte Vorstoß einer zusammengefassten motorisierten Truppenmasse die Maas überschreiten und auf Antwerpen vorstoßen. Der Nachschub der Westalliierten sollte unterbrochen werden. Die dafür verwendeten Straßenkarten für die Truppe, die gesamte Logistik, stützten sich auf Unterlagen noch aus der Zeit des Blitzkrieges von 1940. Zum Zeitpunkt des Angriffs hingen die Wolken tief über den Tälern der Ardennen. Und hätte dieses Wetter sich über die Weihnachtstage hinweg nicht aufgehellt, hätten die amerikanischen Luftstreitkräfte das Gelingen des Vorstoßes eventuell nicht verhindern können. In solchem Fall hätte der Krieg in Europa sich bis zu einem Dreivierteljahr verlängern können. Die Gefahr, von der wir Schüler nichts wussten, bestand darin, dass die im Sommer 1945 einsatzbereite Atombombe dann nicht in Ostasien, sondern in der Mitte des Deutschen Reiches zur Zündung gebracht worden wäre. Die Archive des Pentagon besagen, dass, wäre im August 1945 der Krieg in Mitteleuropa nicht beendet gewesen, die Planung vorsah, die Atombombe auf Ludwigshafen zu werfen. Alternatives Ziel Lüneburger Heide. Göttinger Mathematiker, an der Entwicklung der Bombe beteiligt, hielten das, auch um US-Truppen zu schonen, für einen geeigneten Platz. Bis zum Scheitern der Ardennenoffensive, also etwa 10 Tage lang, hätte unser Schicksal diese Richtung nehmen und zum Einschlag der mörderischen Wunderwaffe führen können. Entscheidet sich im Krieg eine Großmacht für eine bestimmte Planung, ist diese schwer wieder rückgängig zu machen. Schon mit der Planung ist der Zeitpfeil nicht mehr umzukehren, nicht erst bei Abwurf des tödlichen Materials. Solche Gefahr, obwohl kurze Zeit im Knäuel der Kausalitäten objektiv vorhanden, lag ganz außerhalb unserer Einbildungskraft als Schüler. Abbildung. Der Krieg träumt von seiner absoluten Gewalt. Abbildung. Höllenfahrt des Selbsterkenntnis. In der Türkei, wo es bisweilen etwas ungerade hergehen soll, trieb ein reicher und vornehmer Mann einen Armen, der ihn um eine Wohltat anflehte, mit Scheltworten und Schlägen von sich ab. Und als er ihn nicht mehr erreichen konnte, bewarf er ihn noch mit einem Stein. Die es sahen, verdroß es. Aber niemand konnte erraten, warum der arme Mann den Stein aufhob und, ohne ein Wort zu sagen, in die Tasche steckte. Und niemand dachte daran, dass er ihn von nun an so bei sich tragen würde. Aber das tat er. Nach Jahr und Tag hatte der reiche Mann ein Unglück. Nämlich er verübte einen Spitzbubenstreich und wurde deswegen nicht nur seines Vermögens verlustig, sondern er musste auch nach dortiger Sitte zur Schau und Schande rückwärts auf einen Esel gesetzt durch die Stadt reiten. An Spott und Schimpf fehlte es nicht. Und der Mann mit dem rätselhaften Stein in der Tasche stand unter den Zuschauern eben auch da und erkannte seinen Beleidiger. Abbildung. Immanuel Kant, Senf zubereitend. Abbildung. Oskar Nett in einer Sendung des Magazins 10 vor 11. Im Fenster Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Es gibt einen Satz, mit dem er die Kritik an der Metaphysik der Sitten eröffnet. Es gibt nichts in der Welt, was an sich für gut gehalten werden könnte, es sei denn der gute Wille. Ja. Wenn du mir diesen Satz einmal interpretierst. Ja, ist nicht ganz leicht, weil der gute Wille bedeutet ja, dass die Menschen sich fernhalten von Irrtümern, die selbstverschuldet sind. Der gute Wille wäre zum Beispiel für einen Menschen, der der Aufklärung zuneigt, wäre der gute Wille, sich nicht dumm machen zu lassen. Abbildung. Jeder Irrtum hat einen Grund. Sie haben in dem Jahr oder den 2 Jahren, die diesem Gespräch, die diesem Hörspiel vorausgehen, zahlreiche Bücher veröffentlicht. Eins davon beschäftigt sich mit Kant, eins beschäftigt sich mit Kleist. Jetzt haben wir in Kant eine Person, die ein Republikaner ist, der mit revolutionären Ideen vielleicht ein bisschen liebäugelt, aber an die Regel glaubt, die der Mensch im Zusammenleben braucht. Und wir haben in Kleist eine Person, die sich unterschiedlichste Vorwürfe gefallen lassen muss, vom Vorläufer des Faschismus bis zur Pulverisierung der deutschen Dichtung, einen Feuerkopf, einen jungen Selbstmörder im Endeffekt dann. Die zwei passen ja gar nicht zusammen. Doch, die Irrtümer gehören genauso zur Aufklärung, ja, wie die richtigen Ansichten. Nur aus richtigen Leitsätzen können Sie keine Aufklärung zustande bringen. Ja? Sie müssen erproben, was an Gefühlen in der Welt ist. Das macht Kleist. Ja? Und natürlich irrt er kräftig, wenn er die Hermannsschlacht schreibt. Ja? Aber dieses Irrtum hat einen guten Grund. Und an der Wurzel alles dessen, was den Kleist bewegt, steckt eine Rebellion, ja, ein Freiheitsgedanke, der sich auch darin zeigt, dass er zu Pferde mit Immanuel Kant bewaffnet zu den Truppen Napoleons nach Boulogne, die nach England übersetzen wollen, hinreist, denn er sagt, das sind die Soldaten der Revolution, das sind aufgeklärte Sanskulotten, ja, und sie müssen jetzt nur noch die Philosophie von Kant haben, zusätzlich zu ihrer Waffe. Ja. Finde ich anrührend. Ja. Und er wird natürlich von Posten, den Vorposten, verhaftet, ja, ins Gefängnis gesetzt, weil sie denken, das ist ein Spion. Er wollte aber nur Immanuel Kants Grundgedanken der Aufklärung rechtzeitig vermitteln, so wie man eine Truppe mit Patronen und Proviant versorgt. Wie kann man sozusagen diese Zurückhaltung Kants, was einen rechtsfreien Raum betrifft, eigentlich in die Gegenwart übersetzen? Ich habe in Ihrem Buch immer wieder Spuren gefunden von einer Grundsympathie den Klimaschutzbewegungen der Jugend gegenüber und Ähnliches, die aber ja eigentlich sowas wie eine Moral über die bestehenden Gesetze stellt und daraus ihr Handeln und die Berechtigung ihres Handelns ableitet. Das ist etwas, was Kant ja wohl nicht unterschrieben hätte. Nein, Kant geht davon aus, dass Menschen eigentlich eine schwache Fähigkeit haben. Ja? Er spricht von dem zärtlichen Keim, der in ihnen steckt und der zur Vernunft hin will. Aber es ist ein zärtlicher Keim. Es ist nicht das Ganze. Ja, der Bürgersmann selbst, der Herrscher, Alexander der Große, ja, sind alle im Grunde schwach in der Frage einer allgemeinen Gesetzgebung. Und von daher würde er sagen, wir sind gar nicht geeignet, unsere Moralität als Individuen, ja, nicht sozusagen einsam den Verhältnissen entgegenzustellen. Das führt früher oder später zur Guillotine, ja, dass ich die Feinde der Moral, ja, im Nacken verkürze oder mit der Mauserpistole 1937 ihn in den Nacken schieße. Übrigens immer an die schwächste Stelle, ja, wo er nicht gucken kann, wo die Augen nicht sind. Ja. Und dies würde er sagen, aus diesen Gründen, aus Skepsis schon, ja, würde ich sagen, die allgemeine Gesetzgebung fordert schon so viel Anstrengung. Es gibt keine übergeordnete Instanz gegenüber dem republikanischen Geist. Ja, wir müssen den Fortschritt entweder gemeinsam machen oder gar nicht. Ja, aber wir können nicht einzelne Anführer, Rienzi, ja, und so weiter. Dann sind wir nämlich sehr schnell beim Faschismus. Wenn wir da jetzt ganz weit vorausgreifen, sind wir auch beim Quasi-Titel eines Ihrer Bücher, aber eigentlich eine Aussage von Weber, dass das ein Bohren dicker Bretter erfordert, ja. Dieses Leben in einer offenen Gesellschaft. Jawohl. Bohren dicker Bretter. Das heißt, es ist eine Frage der Arbeit, ja, und nicht der Moralisierung. Aber der Suche nach Auswegen, ja, das Begehen von Auswegen, die Herstellung von Kooperationen, ja, die Tools in uns Menschen, die Werkzeuge in uns Menschen, das Böse irgendwie obsolet zu halten, ja, das ist eigentlich schon mal eine ganze Menge Arbeit. Ja, also wir arbeiten nicht nur in Fabriken als moderne Menschen, ja, oder in einer digitalisierten Gesellschaft, ja, sondern wir arbeiten im Grunde an einem Bauhaus der Subjektivität. Ja, unsere Inneneinrichtung kann man verbessern und überholen. Ja, und zwar, wie Adorno sagen würde, handle so, dass man von dir sagen kann, du seist ein gutes Tier gewesen. Das ist ja provokativ, ausnahmsweise mal gegen Kant. Ja. Das heißt, die Vorratskammer, ja, ist unser Alter, ja, dass wir so alte Lebewesen sind, ja, und so viel Wurzeln haben und Rhizome in der Evolution, nicht, dass wir sozusagen die guten Eigenschaften von Tieren, nicht, die in uns stecken, ja, die können wir zusammenbauen. Ja. Das ist der Hausbau unserer Innenausstattung. In der Türkei, wo es bisweilen etwas ungerade hergehen soll, trieb ein reicher und vornehmer Mann einen Armen, der ihn um eine Wohltat anflehte, mit Scheltworten und Schlägen von sich ab. Und als er ihn nicht mehr erreichen konnte, bewarf er ihn noch mit einem Stein. Die es sahen, verdroß es. Aber niemand konnte erraten, warum der arme Mann den Stein aufhob und ohne ein Wort zu sagen in die Tasche steckte. Und niemand dachte daran, dass er ihn von nun an so bei sich tragen würde. Aber das tat er. Nach Jahr und Tag hatte der reiche Mann ein Unglück. nämlich er verübte einen Spitzbubenstreich und wurde deswegen nicht nur seines Vermögens verlustig, sondern er musste auch nach dortiger Sitte zur Schau und Schande rückwärts auf einen Esel gesetzt durch die Stadt reiten. An Spott und Schimpf fehlte es nicht. Und der Mann mit dem rätselhaften Stein in der Tasche stand unter den Zuschauern eben auch da und erkannte seinen Beleidiger. Jetzt fuhr er schnell mit der Hand in die Tasche. Jetzt griff er nach dem Stein. Jetzt hob er ihn schon in die Höhe, um ihn wieder nach seinem Beleidiger zu werfen. Ich habe mir erlaubt, jetzt für dieses Stück die Linie zwischen Kleist und Kant noch um eine dritte Person, nämlich Hebel, zu ergänzen, um ein Dreieck hinzubekommen. Und wenn man dessen Schatzkästlein öffnet, trifft man ja noch mehr auf einen ganz anderen Typus Intellektuellen, auf einen ganz anderen Volkserzieher, einen biedermeierlichen Menschen. Das ist ein praktischer Geist. Sie spielen auf Hebel an. Ja. Und das ist ein praktischer Mann. Der denkt so, wie auch Pestalozzi übrigens denkt. Und es gibt sozusagen außer den Schriftgelehrten, die Aufklärer waren, wie zum Beispiel Kant, ja, den ich nicht unterschätze, ja, gibt es Praktiker der Aufklärung. Da gibt es einen Premierminister von Lissabon. Und als der Tsunami und der Brand Lissabon vollkommen zugrunde richten, 1755, ja, da hat er am nächsten Tag ein Institut zur Erdbebenerforschung in Gang gesetzt. Und eine Woche später beginnt er, die Innenstadt neu zu bauen, und zwar erdbebensicher. Ja, steht heute unter Denkmalschutz. So etwas sind Praktiker. Ja? Und in der Erzählform ist der Johann Peter Hebel einer der besten Praktiker. Auch Brecht in der Kriegsfibel macht so etwas Ähnliches. Ja? Er ahmt eigentlich Johann Peter Hebel nach. Ja? Einfache Fabeln, ja? Ein neues ABC, das ist aber nicht nur Buchstaben, ja? Sondern ist der Sinn von Buchstaben. Ja? Das ist eigentlich die Aufgabe unseres 21. Jahrhunderts. Wir müssen noch einmal anfangen. Jenseits der Moskwa, rechter Hand, das Rossija. Ein Hotelkomplex, der demnächst abgerissen und durch ein neues Hotel ersetzt sein wird. Linker Hand, der Kreml und dessen Gärten, mittig die Zugänge zum Roten Platz. Sicht auf die Brücke, auf der vor vielen Jahren das Sportflugzeug des jugendlichen Fliegers Rust einschwebte, das Dementi sowjetischer Verteidigungskraft. Im obersten Stock des Hotels, von dessen Terrasse man auf dieses traditionell lebhafte Bild der russischen Hauptstadt sah, tagte ein Immanuel-Kant-Kongress. Akademiker aus Russland, europäische Gäste im Gespräch. Vieles wird heute nicht mehr unter der Bezeichnung Marx, sondern Kant erörtert. Auf diese Weise setzen die klassischen Texte unter Umbenennung ihr Leben fort. Das Wesentliche auf einem solchen Kongress sind nicht die Vorträge und Diskussionen im Plenum, sondern die Einzelgespräche, in denen der Erfahrungsaustausch tatsächlich stattfindet. Und die Pflanzstätten und Baumschulen der Aufklärung weiterhin ihre Produkte abwerfen. In einem der Vorräume saß ein politischer Ökonom aus Chicago, einem russischen Polarforscher gegenüber, der früher Lehrer für Diamat und Ergonom gewesen war. Arbeitszeitforscher. Die beiden zeitlosen Naturen mochten einander. Das Ausspinnen vertrauter Gedanken war ihnen über Stunden hinweg unterhaltsam wie ein Theaterabend. Was besagt, lieber Kollege, der rätselhafte Satz, die moralische Befähigung von Menschen ist nicht steigerbar. Sie sei stets durchschnittlich. Die Gewissensanspannung, also die moralische Tätigkeit, beruht auf Arbeit. jede Arbeit ist durchschnittlich pro Zeiteinheit. Bei Herakles? Bei den maßlosen Steigerungen der Arbeitskraft in Katastrophenfällen, wenn es um Rettung geht? Die einzelne Arbeitskraft bleibt durchschnittlich. Sie können die Energien in der Zeit verrücken, zum Beispiel intensivieren. Aber im Durchschnitt der Zeit löst sich das wieder auf. Wir sprachen aber über die moralischen Fähigkeiten. Wieso durchschnittlich? Sie regulieren das Handeln von Einzelmenschen, gehen also über deren Handlungsmöglichkeiten nicht hinaus. Und der Anprall der Moralität anderer Menschen? Die moralische Stimmung im Gemeinwesen, zählen die nicht? Moralische Erregung ist ansteckend. Darin haben Sie recht. Die Durchschnitte regen einander an, sodass es so aussieht, als entstünde gemeinsam eine einheitliche Kraft. Das sieht wie eine Steigerung aus. Ist es aber nicht. Die Wellen an Moralität, welche die Welt durchfluten, beruhen nicht auf moralischer Kraft. Auf Ansteckung. Moralische Anstrengung plus Willenskraft ergibt diese Infektion? Die Willenskraft verfälscht die moralische Arbeit. Der Wille will steigern. Wieso verfälscht? Man kann nicht besser als gut sein. Und gütiger? Das ja. Aber nicht gütiger als gütig. Sie sagten, Moralität sei nicht steigerbar? Auf keinen Fall. Wie wollen Sie dann das Menschengeschlecht verbessern? Reden wir überhaupt von der gleichen Sache? Das weiß ich nicht. Immanuel Kant geht jedenfalls davon aus, dass jeder Mensch eine durchschnittliche Kraft seines Erkenntnisvermögens einsetzt, um seine moralische Orientierung zu gewinnen. Übertreibt er seine Anstrengungen, entsteht ein Monstrum. Untertreibt er, ergibt sich überhaupt nichts Moralisches. Es handelt sich um einen Durchschnittswert, so wie das Augenmaß. Aber wenn einer kurzsichtig ist, vermag ihn eine Brille zu unterstützen. Ein Blinder kann von Sehenden geführt werden. Immer nur mit Augenmaß, mit einer durchschnittlichen Bemühung. Würde auch Schwerhörigkeit zum selben Ergebnis führen? Ja, gegenüber einer Führerrede kann ich nur schwerhörig werden. Ja? Und zur Schwerhörigkeit gehört auch eine Herzlichkeit, ja? Dass mein Zwerchfell, ja? Das dem Herz ganz benachbart ist, anfängt zu grinsen, zu lachen, sich zu bewegen. Das Zwerchfell ist übrigens nicht zu beherrschen. Das gehorcht nicht. Ja, in der Kirche nicht, ja, wenn der Lehrer sich dumm anstellt, nicht, ja, wenn die Moralität überhand nimmt, nicht. Das ist ein ganz wunderbares Mittelorgan, ja, das wir Menschen geerbt haben, das übrigens den Darm und den Atem und die höheren Lebenskräfte bis zum Kopf hin, ja, trennt. Auf diese Zwischentöne, ja, in uns, die wir ererbt haben, ja, können wir hören, ja. Sie sind leise, sind nicht immer da. Nicht immer lacht mein Zwerchfell, ja, nicht. Dennoch sind sie verlässlichen Seiten. Aus der frühen Zeit des Ukraine-Krieges gibt es den Bericht, dass Bewohner einer Ortschaft, darunter Jugendliche und Kinder, einen russischen Panzer aufgehalten hätten. Der Panzerfahrer habe nach einer Zeit des Zögerns den Rückwärtsgang eingelegt und der Panzer sei aus der Ortschaft zurückgerollt. Dies ist eine Wandergeschichte. Sie wird schon vom Ungarnaufstand im Jahr 1956 erzählt. Während des Putsches in Moskau 1991 hat sich die Szene tatsächlich mehrfach ereignet und führte zum Abzug von mehreren Panzerdivisionen aus der Stadt. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking endete die gleiche Konfrontation in einem Massaker. Der Bericht im Falle der Ukraine betonte die Tapferkeit der Zivilisten, die sich dem Panzer entgegenstellten. Es gehören aber, damit die Begegnung glücklich ausgeht, immer zwei Seiten dazu. Die Entschlossenheit der Anwohner, aber auch die des jungen Panzerfahrers. Vielleicht ein Soldat von 18 Jahren, der den Rückwärtsgang einlegte. Abbildung. Die Soldaten wissen nicht, warum sie hier an so entferntem Ort kämpfen sollen. Heiner Müller und ich waren ins Gemeindezentrum von Garrad angereist, einem Stadtteil von Düsseldorf. Wir wollten den Landtagsabgeordneten Jürgen Büssow in seinem Wahlkampf unterstützen. Einen Tag zuvor, noch in Berlin, hatte sich Müller beim Kochen über offenem Feuer Hand und Unterarm verbrannt. Nach unserem Auftritt im Plenum setzten wir uns beiseite. Es war üblich, dass Müller das Thema des Gesprächs bestimmte. Er kam rasch auf das Thema Verbrennen. Als Beispiel fiel ihm ein, dass Panzerleute im Zweiten Weltkrieg in der neu geschaffenen Panzerwaffe verbrannten, wenn Treibstoff und Munition von Panzerabwehrwaffen getroffen wurden. Getroffene Panzer sind eiserne Särge. Wenn Heiner Müller ein Gespräch so assoziativ begann, musste ich mich mit meinen Fragen zurückhalten. Er würde den ersten Ansatz nach kurzer Zeit in eine neue Richtung drehen. Das nennt er nach einer Tagebuchnotiz von Sergei Eisenstein kugelförmige Dramaturgie. Er kam dann auch rasch auf Shakespeare. Er berichtete von dessen Tragödie Coriolan. Dieser war ein römischer Aristokrat gewesen, ausgewiesener Feldherr, der sich gegen die Fraktion der Plebejer, eine aufbegehrende Mehrheit des eigenen Volkes, gewendet hatte und jetzt, als das Land vom Feinde bedroht war, voller Zorn auf seinem Landgut passiv verharrte. Er half nicht. Ich fragte Müller, wie er von den Panzern zu Shakespeares Coriolan gelangt sei. Coriolan, antwortete er, ist ein Panzer. Er ist ein Charakterpanzer. Er hat sein Herz verhärtet. Und wie geht das Drama aus? Höhepunkt des Dramas, so Müller, sei die Rede von Coriolans Mutter. Sie durchbricht die Charaktersperre. Zuletzt rettet Coriolan Rom und verliert dabei sein Leben. Es stellt sich heraus, dass Heiner Müller als junger Flakhelfer 1945 in den Nebeln des April mit seiner Einheit und bewaffnet mit sogenannten Panzerfäusten, einer Raketenwaffe, die von Einzelkämpfern bedient werden konnte, in der Nähe einer Straße in einem Graben gelegen und russische Tanks wie Schattenmaschinen auf der Chaussee hatte entlangfahren sehen. Abbildung. Deutsche Soldaten im Herbst 1942 im Kaukasus. Bis zum höchsten Gipfel des Kaukasus, dem Elbrus, sind es 42,5 Kilometer. Abbildung. Schildkröte mit den Händen von Ernst Hünger. Gorbatschow besuchte bei seinem Aufenthalt in Deutschland Bayreuth. Nach dem Ende der Wagner-Oper traf er dort den Zeichner Loriot. Sie saßen bei einem Wein zusammen. Das Gespräch kam darauf, dass Gorbatschow als Junge von 11 Jahren im Jahr 1942 in Stawropol in der Nähe des Kaukasus deutsche Panzer beobachtet hatte. Er habe mit anderen Jugendlichen beraten, ob man sie aufhalten könne. Loriot erwiderte, er sei im selben Jahr 1942 als Kommandeur einer Kompanie von Panzergrenadieren in gepanzerten Fahrzeugen in Stawropol gewesen. Eine nahe Gefahrenbegegnung. Ein gutes Gefühl nach 50 Jahren, dass nichts passierte. Menschen, die fliehen und Menschen, die sterben im Krieg, sind keine Strategen. Ich weiß nicht, was Menschen, die russischen Angriffen in der Ukraine ausgesetzt sind, an konkreten Chancen haben. Das gilt auch für die uniformierten Jugendlichen, die in den Panzern, die sich in glühende Särge verwandeln, verbrennen. Es gilt der Satz von Frau Wilde, ausgebombt, 5 Kinder aus Halberstadt, im April 1945. An einem bestimmten Punkt der Grausamkeit angekommen, ist es schon gleich, wer sie begangen hat. Sie soll nur aufhören. Strategie von unten ist gleichbedeutend mit Stillstand der Waffen. Nichts gilt außer diesem Ende des Kriegs. Abbildung. Wenn Menschen sterben, stirbt ihre Seele noch längst nicht. Abbildung. Seele oder anderes spirituelles Wesen. Aufgenommen mit einer Linse, die auf eine halbe Lichtwelle genau geschliffen ist. Meine Schwester und ich saßen am 8. April 1945 nebeneinander in der Küche auf einer neu eingerichteten Bank, neben dem, wegen vermuteten Mangels an Koks für die Zentralheizung, in der Vorwoche errichteten Kachelofen. Dem Voralarm folgte ungewöhnlich rasch der Vollalarm. Noch in dessen Sirenenton hinein der Schwall der ersten Bombenserie. Wir rutschten von der Bank auf den Boden. Besinnungslos rannte ich. Meine langsamere Schwester blieb zurück, durch den Besengang die Kellertreppe hinunter. Aus dem oberen Stockwerk polterten Schritte. Die Evakuierten und das Kindermädchen. Mein Vater aus dem Esszimmer. Jetzt, auf der Mitte der Kellertreppe, in halber Sicherheit holte mich mein Gewissen ein und ich kehrte auf den Stufen zurück und holte meine Schwester, die schon den Ausgang der Küche erreicht hatte, zog sie mit mir an der Hand. Wir stürzten mehr, als dass wir in den Keller hinabstiegen. Im Mittelgang des Kellergewölbes flackerten die Lampen. Abbildung. Lass die vier Engel los, die an den großen Euphratstrom gefesselt sind. Abbildung. Subatomares Elementarteilchen in freier Bewegung. In der griechischen Antike bedeutet das Adjektiv paradoxos unerwartet, verblüffend, widersinnig. Eine Paradoxie ist ein Gegensatz, der sich dem übergreifenden Verständnis verweigert. Paradoxien lassen sich vom Menschen nicht beherrschen. Der Krieg ist ein Dämon, der sich der Herrschaft derer, die ihn anzetteln, ebenso entzieht wie den Wünschen derer, die ihn bekämpfen. Krieg ist ein Meister der Paradoxien. Dieser Satz von Herfried Münkler über den großen Krieg 1914 bis 1918 lässt sich verallgemeinern. Es gibt kaum eine größere Herausforderung für die Sinnlichkeit und den Verstand der Menschen, für Begriff und Anschauung, für Theorie und Poetik als den Krieg. Er stülpt um und erfordert, das Umgestülpte neu zu organisieren. Ich hätte nie angenommen, dass es nach den Erfahrungen in Mitteleuropa von 1945 und 1918 noch einmal notwendig sein würde, mit dem Denken neu anzufangen. Dort, bei den Bergen, wo sonst aus den Morgennebeln die Sonne heraustrat, jetzt silbrige Glitzerpunkte in Reihe. Um sie herum, wie an so vielen anderen Tagen der gleichen Jahreszeit, färbte sich der Himmel nach Angaben von Zeugen, aber doch täglich stets etwas anders. Stachelbeerfarben. Bläulich virtuos. Flanellgelb. Rot schimmernd. Engelsfarben. Hysterieweiß. Rosa Melange. Und immer das Echo am entgegengesetzten Westhorizont. Noch immer im Dunkel antwortete er auf die Lichtspritzer des Ostens. Die Farbfülle zerstach die noch winzigen Artefakte, deren Motorenlärm in der Höhe ihrer Erscheinung vorauseilte. Noch waren sie Punkte. Und schon zog ihr Geräusch, die Posaune, nämlich die Vorauserwartung, alle Aufmerksamkeit der Betrachter auf sich. 20 Minuten später war die Stadt zerstört. Obwohl es 6 oder 8 solcher Angriffe bedarf, um sie tatsächlich auszulöschen. Und dann sind immer noch Nester von Menschengeist im Gange, die sich zu retten und neu einzurichten suchen. Der Angriff der Flugzeuge, eine solche Einwirkung bewaffneter Industrie, ingenieurszentrierter Himmelsmacht, enthält einen starken Schub von Kritik. Im Luftschutzkeller gefragt: Wo war die letzte Abzweigung für mich und meine Kinder, wenn es darum geht, dem Verhängnis, das in 2 Meilen Höhe über uns hereinbricht, zu entgehen? Vor 20 Jahren? Hätte ich gestern noch entkommen können? Wohin ausweichen? Kenntnis der sicheren Orte ist der Anfang der Philosophie. So kritisiert der sich verändernde Himmel oben den Körper, die Sinne und den Geist und fordert dringlich den Homo Novus, wie er zuletzt 1917 von den Biokosmisten der russischen Revolution ins Auge gefasst wurde. Wo, Brüder, seid ihr jetzt in meiner Not? Es war genug Zeit, mit euch in Verbindung zu treten, aber ich war beschäftigt. Ich habe die kristallenen Farben des Himmels abzuzählen versucht. Der Himmel in der Frühe und der in der Abenddämmerung ist in unseren Breiten ein begabter Maler. Ich sauge an den Zitzen der Wölfin, um dieses Wundermittel in mich hineinzufüllen, falls mir Zeit bleibt. In der Türkei, wo es bisweilen etwas ungerade hergehen soll, trieb ein reicher und vornehmer Mann einen Armen, der ihn um eine Wohltat anflehte, mit Scheltworten und Schlägen von sich ab. Und als er ihn nicht mehr erreichen konnte, bewarf er ihn noch mit einem Stein. Die es sahen, verdroß es. Aber niemand konnte erraten, warum der arme Mann den Stein aufhob und, ohne ein Wort zu sagen, in die Tasche steckte. Und niemand dachte daran, dass er ihn von nun an so bei sich tragen würde. Aber das tat er. Nach Jahr und Tag hatte der reiche Mann ein Unglück. Nämlich er verübte einen Spitzbubenstreich und wurde deswegen nicht nur seines Vermögens verlustig, sondern er musste auch nach dortiger Sitte zur Schau und Schande rückwärts auf einen Esel gesetzt durch die Stadt reiten. An Spott und Schimpf fehlte es nicht. Und der Mann mit dem rätselhaften Stein in der Tasche stand unter den Zuschauern eben auch da und erkannte seinen Beleidiger. Jetzt fuhr er schnell mit der Hand in die Tasche. Jetzt hob er ihn schon in die Höhe, um ihn wieder nach seinem Beleidiger zu werfen. Und wie von einem guten Geist gewarnt, ließ er ihn wieder fallen und ging mit einem bewegten Gesicht davon. Daraus kann man lernen. Erstens, man soll im Glück nicht übermütig, nicht unfreundlich und beleidigend gegen geringe und arme Menschen sein. Denn es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war. Und wer dir als Freund nichts nutzen kann, der kann vielleicht als Feind dir schaden. Zweitens, man soll seinem Feind keinen Stein in der Tasche und keine Rache im Herzen nachtragen. Denn als der arme Mann den Seinen auf die Erde fallen ließ und davonging, sprach er zu sich selber so: Rache an dem Feind auszuüben, solange er reich und glücklich war, das war töricht und gefährlich. Jetzt, wo er unglücklich ist, wäre es unmenschlich und schändlich. Das haben wir schon. Ja, wir sind wieder. Sind wir durch? Wir sind wieder. Darf ich noch mal kurz schauen, wo ich mir so Gesprächshinweise für mich notiert hatte? Ich erzähle Ihnen mal noch eine ganz kurze Geschichte. Gerne. Heiner Müller hat ein Gedicht geschrieben, ja, die Tantaliden. Tantalos, das war ein Titan, der sich sehr überschätzt hat. Er hatte die Götter des Olymp zu Gast und setzte ihnen gebraten seinen eigenen Sohn Pelops vor. Ja? Die Schulter war schon gegessen. Der Stein in der Tasche von Alexander Kluge mit Alexander Kluge, Katja Bürkle, Helga Fellerer, Johannes Herschmann, Stefan Merki, Meinhard Prill sowie Oskar Negt, Hannelore Hoger, Sandra Hüller und Monika Manns. Minutensong: Ariel Charat und Matthias Komm. Komposition: Mapstation. Ton und Technik: Susanne Herzig, Gerhard Wichow, Michael Kurz. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmeier. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2024. Redaktion: Katharina Agathos.